Euch hat er als Religion verordnet, was er Noah geboten hatte, was dir offenbart worden ist und was wir Abraham, Moses und Jesus geboten haben. Ihr sollt die Religion aufrechterhalten und nicht darüber streiten. Die Ungläubigen sind zu überheblich, um das anzunehmen, wozu ihr sie aufruft. Gott erwählt, wen er will, und leitet zu seinem Weg, wer sich andächtig und bußfertig ihm zuwendet. Dieser Vers wurde unzählige Male kommentiert, zunächst von muslimischen Religionsgelehrten, später von Orientalisten. Weniger bekannt ist, dass es eine schiitische Version dieses Verses gibt und welche Bedeutung sie für die Glaubensdoktrin der, nach den Sunniten, zweiten großen Konfession im Islam hat. Hören wir uns daher die schiitische Version dieses Verses einmal an. Passagen, die im offiziellen Koran nicht enthalten sind, werden von einem anderen Sprecher im Wechsel vorgetragen. Euch, o Familie des Mohammed, hat er als Religion verordnet, was er Noah geboten hatte, was dir offenbart worden ist, o Mohammed, und was wir Abraham, Moses und Jesus geboten haben. Ihr sollt die Religion der Familie Mohammeds aufrechterhalten und nicht darüber streiten. Ihr sollt geeint bleiben. Die Ungläubigen sind es, die dem göttlichen Bund mit Ali andere Bünde beigesellen. Sie sind zu überheblich, um das anzunehmen, wozu ihr sie aufruft. Nämlich zum Bund mit Ali. Gott, o Mohammed, leitet zu seinem Weg, wer sich andächtig und bußfertig ihm zuwendet. Wer seinem Aufruf zum Bund mit Ali Folge leistet. Diese Version wird durch zahlreiche traditionelle Quellen gestützt. Demnach besteht die ewige Religion, also der Schwerpunkt aller prophetischen Botschaften im Bund mit der Familie des Propheten. Dieser Bund ist ein Bund mit theophanen Menschen, also Menschen, durch die sich Gott in der Welt manifestiert. Durch deren Existenz und durch deren Weitergabe der Attribute Gottes kommt dieser Bund zum Ausdruck. Die Schiiten übernehmen hier Begriffe, die die Kommentatoren des Johannesevangeliums sowie die Logos-Theologen um Ignatius von Antiochien und Justin, den Märtyrer für Jesus Christus, geprägt haben. Mohammed, Ali, Fatima und ihre Nachkommen verkörpern demnach das Wort Gottes, das von Anbeginn der Schöpfung an als eines der letzten Mysterien allen Daseins besteht und das die Grundlage der göttlichen Botschaft bildet. Das wird auch in der schiitischen Version anderer Koranverse ausgedrückt, etwa in Sure 20, Vers 115. Wieder im Sprecherwechsel vorgetragen. Wir haben einst den Menschen verpflichtet, auf die Worte von Mohammed, Ali, Fatima, Hassan, Hussein und den Imamen aus deren Nachkommenschaft. Doch er vergaß die Verpflichtung. Die Verkörperung des Wortes Gottes durch die Prophetenfamilie und die Imame kommt auch in der schiitischen Version des berühmten Verses zum Urvertrag zwischen Gott und seinen Geschöpfen zum Ausdruck, Sure 7, Vers 172. Dein Herr hat aus dem Rückgrat der Kinder Adams Generationen hervorgebracht, die aufeinander folgten. Er fragte sie, bin ich nicht euer Herr? Ist Mohammed nicht von Gott gesandt? Ist Ali nicht der Fürst der Gläubigen? Darauf antworteten sie, doch, wir bezeugen es. Neben der Verkörperung des Wortes Gottes in seiner letzten Ausprägung personifizieren Ali und die Imame unter seinen Nachkommen auch die Mysterien. Und deren Kenntnis ist das ultimative Ziel aller prophetischen Botschaften im Allgemeinen und der Botschaft Mohammeds im Speziellen. Indem die Vertreter des offiziellen Mehrheitsislams Alis Nachkommen von der Nachfolge im Kalifenamt ausschlossen und den Koran verfälschten, verrieten sie nach schiitischer Auffassung Mohammed und entstellten die Religion ihres Propheten.